in Hoffnung schimmert, deutscher Mensch in der Zerrissenheit. Denke, was du willst, doch eins nur glaube, alles, was dir wert war, liegt im Staube, aber Deutschland blüht im Schutt der Zeit, der Zeit. Aber Deutschland blüht im Schutt der Zeit. Glaube an die Not der deutschen Seele, aber auch an ewige Befehle und an das, was dir das Herz gebeugt. Glaube an die Welt, die dir entrissen. Glaube alles, eins nur musst du wissen. Noch blüht Deutschland unterm Schutt der Zeit, der Zeit. Noch blüht Deutschland unterm Schutt der Zeit. Ewig sei das Wort, Deutschland muss leben. Präg es neu, auch wenn das Reich daneben Wort verloren in der Völkerstreit. Frag nicht warum, frag nicht nach den Gründen. Sprich ein ehrlich Wort und lass es zünden. Deutschland blüht noch unterm Schutt der Zeit, der Zeit. Deutschland blüht noch unterm Schutt der Zeit. Und das sei dein künftiges Erfassen. Was nicht top für Deutschland, sollst du lassen. Nur was echt ist, halte griffbereit. Grabe nach des Deutschtums echter Krume. Seitenhaftig diesem stillen Ruhme. Deutschland blüht noch unterm Schutt der Zeit, der Zeit. Deutschland blüht noch unterm Schutt der Zeit. Du bist ein Teil von jenem Kerne und du bleibst es, wenn noch nie und ferne dich hineinzwängt in ein fremdes Kleid. Bleib dir selber treu und deinem Wesen und du wirst in deiner Sprache lesen. Deutschland blüht noch unterm Schutt der Zeit, der Zeit. Deutschland blüht noch unterm Schutt der Zeit. Such die Bindung an dein Volk, belehre jeden über jene wahre Heere, die im Unglück uns die Würde leiht. Nicht umsonst soll unser Opfer bleiben, und wir wollen Glauben sagen, schreiben. Deutschland blüht noch unterm Schutt der Zeit, der Zeit. Deutschland blüht noch unterm Schutt der Zeit.